Ich bin der wohlbekannte Sänger, der vielgereiste Rattenfänger in dieser altberühmten Stadt, gewiss besonders nötig hat. Und wären's Ratten doch so viele und wäre Wiesel mit dem Spiele, von allen soll ich diese Ort. Sie müssen miteinander fort. Dann ist der gut gelaunte Sänger mit Toto auch ein Kinderfänger, der selbst die Wildesten erzwingt, wenn die goldenen Märchen singt. Und wären Knaben noch so trotzig und wären Mädchen noch so strotzig, dann ist der vielgewandte Sänger gelegentlich ein Mädchenfänger, in keinem Städtchen lad er an, wo er's nicht mancher angetan. Und wären Mädchen noch so blöde und wären Weiber noch so spröde, ein Zauber sei den Mundgesang. Ich bin der wohlbekannte Sänger, der vielgereiste Rattenfänger, in dieser altberühmte Stadt gewiss besonders nötig hat. Und wären's Ratten noch so viele und wäre Wiesel mit dem Spiele, sie müssen miteinander fort.